Ja, es war wirklich der überragende Film eines doch überraschend mittelmäßigen Programms in diesem Jahr. Und er war eben auch deshalb überragend, weil ich weiß nicht, wie viele Bilder man sieht in diesen 12 Tagen, aber diese Bilder legen sich einfach über alle anderen Bilder, diese Bilder dieses Kammerspiels, dieser großen Liebe. Und es ist natürlich auch ein Film über das Sterben. Wir lernen Anne und George kennen, beide um die 80. Sie hat einen Schlaganfall und er muss sie danach pflegen. Aber über das Sterben wird eben über eine ganz große Liebe erzählt. Also wenn er ihr zum Beispiel dann hilft vom Bett in den Rollstuhl, dann ist da die Zärtlichkeit einer ganzen Liebe da. Und was ich an diesem Film eben so unheimlich schätze, ist, dass er dem Zuschauer eine unglaubliche Freiheit lässt. Wir werden alle oder wir kennen dieses Thema, dass jemand, dem wir besonders nahe sind, am Sterben wird oder Pflegefall. Und er lässt uns einfach einen großen, großen Freiraum, Michael Haneke, was wir zu denken, zu fühlen haben. Und das ist, glaube ich, sehr ungewohnt für Michael Haneke, weil er ist ja ansonsten immer eher ein Marionettenmeister. Und hier angesichts dieser großen Liebe von den beiden, die konsequent bis zum Ende geliebt werden, lässt er so seine Fäden mal fallen und gibt diesen beiden einfach die Bühne. Also ein ganz anderer Haneke, als wir ihn bisher kannten. Ein ganz anderer Haneke, wenn man auch sagen kann, es ist fast ein Melodram. Ansonsten sind die Gefühle, ist der Haneke ja eher der Insektenforscher, der eher seziert. Nehmen wir jetzt das Weiße Band, da ging es ja eigentlich auch um eine ganze Epoche in Deutschland oder es geht immer wieder um das Bürgertum bei ihm, auch um die Verlogenheit des Bürgertums und darum, was eigentlich hinter der Zivilisation sich abspielt. Und ich finde es ganz spannend, wie es eigentlich auch hier in diesem Film er diesen roten Faden beibehält. Dieses Ehepaar lebt in einem sehr bürgerlichen, bourgeoisen Haushalt. Sie sind beide Musiker gewesen. Es wird viel Literatur gelesen. Es stehen viele Bücher herum. Aber angesichts der Vergänglichkeit des Körpers, da nützt die Bildung eben nicht mehr, die ganze Kultur. Und da ist man eben sehr, sehr alleine. Und davon erzählt der Michael Haneke-Film eben auch. Ab Mitte September wird dieser Film dann auch in den deutschen Kinos zu sehen sein. Hat er denn, Haneke, wirklich alle anderen 21 Filme aus 15 Ländern, die ja im Wettbewerb in Cannes vertreten waren, tatsächlich überragt? Ja, er hat es überragt, weil er sich eben, wie ich es versucht habe zu erklären, neu erfunden hat. So andere Regisseure, die ja auch schon mal eine goldene Palme mit nach Hause genommen haben oder andere Preise, haben sich eher wiederholt. Also ich möchte da jetzt mal zu sprechen kommen auf den großen Preis Reality des Italieners Matteo Garrone. Der hatte ja vor ein paar Jahren diesen sehr kalt sezierenden Mafia-Film Gomorra. Und da ging es ja um ein verlorenes Italien. Und da geht es auch in seinem neuen Film Reality drum. Und zwar um die Berlusconisierung der Kultur und öffentlichen Landschaft eben in Italien, dass das ganze öffentlich-rechtliche Fernsehen eigentlich nur noch von Shows dominiert ist. Und die Hauptfigur möchte eben gerne zu Big Brother. Das finde ich aber erstmal schon mal eine dünne Geschichte. Also das hätte man vielleicht vor 10 Jahren erzählen können, aber heute nicht mehr. Und er geht zwar in ein ganz schönes Milieu hinein, nach Neapel, in die Altstadt und wir lernen da eben diesen Fischhändler kennen, der zu dieser Show möchte und wie diese Familie gezeigt wird. Der Lebensstil ist schon nochmal ein ganz schöner Gegensatz eben zu dieser bunten, disneyfizierten Welt, aber macht noch keinen Film und gleichzeitig ist es auch so, dass man einfach spürt, hier möchte jemand Fellini zitieren. Alles ist ein bisschen überzogen, aber die Figuren bekommen wie bei Fellini eben kein Eigenleben und dieser Film, der war eigentlich von uns allen auch vergessen. Und ich glaube, dass er dann noch diesen großen Preis bekommen hat, das ist einfach ein Zugeständnis an den italienischen Juryvorsitzenden Nanni Moretti. Nanni Moretti, der selber auch schon erfolgreich war in Cannes. Matteo Garrone, Reality, also der große Preis der Jury. Ich weiß nicht, inwieweit sich das vom Preis der Jury unterscheidet. Das scheint so eine Art, weiß ich nicht, silberne Palme vielleicht zu genau, sein. Genau, ja, das ist der zweitwichtigste Preis. Der ging dann an Ken Loach, The Angels Share. Ken Loach, ja, ein Mann, der insgesamt, ich habe mal nachgeschaut, mit 11 Einladungen der meist eingeladene Regisseur, der in diesem Jahr vertretenen war. Stand er mit seinem Film irgendwie auch für die Idee von Cannes, was er da präsentiert? Ja, mich hat der Ken Loach einfach wieder so überzeugt, weil das dann ein Regisseur ist, der sich treu bleibt und dabei sich aber trotzdem immer wieder neue Geschichten aufgreift, die so mitten aus dem Leben kommen. Eigentlich ist das gar nicht so ein typischer Kann-Regisseur, weil er doch nicht so ein Kunstregisseur ist, sondern weil ihm die Wirklichkeit angeht. Und das tut sie jetzt auch wieder in diesem Film. Es geht einfach um 4 straffällige Jugendliche, die müssen Sozialdienst machen. Dann bekommen die einfach mit, da wird ein Whiskyfass für 1 Million Pfund versteigert. Und sie denken sich, wenn wir das ergattern können, dann sind wir gemachte Leute. Und wie die diesen Einbruch machen, das ist das Spannendste, was ich in Cannes gesehen habe. Da kann der Thriller mit Brad Pitt, war da längst nicht so spannend. Und man drückt denen die ganze Zeit die Daumen. Und was das Gute ist bei diesem Ken Loach-Film, ist einfach, wie er eben diese 4 Kids zeichnet. Das hat schon was von Trainspotting. Also dieser Film ist auch für ein junges Publikum gemacht. Die ganzen Witze, der Humor. Also insofern hat auch Ken Loach nochmal so ein bisschen sein Zielpublikum verändert. Er ist wirklich in Augenhöhe mit seinen Jugendlichen.